NDR Info. Das Hörspiel. Heute Abend mit dem dritten Teil von Unterleuten, den Judith Lorenz nach dem Roman von Juli C. fürs Hörspiel bearbeitet und inszeniert hat. Die drei letzten Teile senden wir an den folgenden Sonntagen um die gleiche Zeit, hier auf NDR Info. Unterleuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Teil 3. Was bisher geschah? In Unterleuten ist ein Windpark geplant. Ein profitables Geschäft. Konrad Meiler, Spekulant aus dem Westen, und Rudolf Gombrowski, alteingesessener Großbauer, haben Grundstücke, die sich dafür eignen. Allerdings fehlen ihnen jeweils 2 Hektar für die notwendige Grundfläche. Die sind im Besitz von Pferdetrainerin Linda Franzen. Sie verspricht das Land zunächst Gombrowski, zu einem stattlichen Preis. Wenig später kommt es zwischen Linda und Konrad Meiler zu einem großen Deal. Unterdessen wächst der Hass gegen Gombrowski. Sein alter Widersacher Kron zettelt einen Streik gegen ihn an. Ich wollte zwischen den Rosen und Kraut jeden, da habe ich doch so ein mechanisches Sirren gehört. Flattern, wie von dünnem Papier. Am Zaun drehen sich Windrädchen, ungefähr 10 in regelmäßigen Abständen. Auf der anderen Straßenseite am Björnszaun hat er so einen alten DDR-Zaun. Hängt transparente Gombrowskis Windkraft, versaut uns die Landschaft. Stand auf dem ersten, auf dem zweiten. Der fette alte Hund frisst sich an uns gesund. Und auf dem dritten Ausbeuter. Ich spüre, wie mir das Blut in die Füße sackt. Ich hab das erst beste Windrad hier gegriffen und das vom Zaun gerissen. Björns Klingel hab ich erst wieder losgelassen, als er vor mir stand. Naja, Jogginghose, nackter Oberkörper, eklig. Obwohl der gleich gegenüber wohnt, haben wir seit einer halben Ewigkeit ja nicht miteinander gesprochen. Björn hat damals zu den Gegnern der LPG-Umwandlung gehört. Ist ein Freund von Kron. Naja, ebenso gut hätte der die Pest haben können. Hab ich ihm die Windrädchen vor die Füße geworfen. Der sagt, das mit dem fetten alten Hund, das fand er jetzt auch ein bisschen heftig, aber andererseits sei mein Mann doch ein fetter alter Hund und außerdem ein Ausbeuter. Der hebt dem halben Dorf Arbeit, hab ich gesagt. Und Björn, die Ökologiker will er dicht machen und stattdessen eure Brötchen von der Windkraft bezahlen. Ich hab das nicht geglaubt. Die Ökologiker. Das ist Rudolfs Leben, das Erbe seiner Familie. Ich bin zum Zaun, hab die Transparente abgerissen, aber der Zaun jagt nach. Und als ich unter dem Zaun zu Boden ging, da wusste ich, dass ich verloren hatte. In jeder Hinsicht. Guten Morgen. Also wer streikt hier? Verena, Ingo, Patricia, Angela und der liebe Lutze. Oh, ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Wirklich? Ja. Also ich habe diesen Scheißladen hier durch die DDR geführt. Ich habe ihn in den Westen geführt. Seit 40 Jahren wühle ich hier in dieser gleichen beschissenen Erde um. Die streiken! Komm, jetzt beruhig dich so erst. So eine Scheiße! Das ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Jetzt beruhig dich erst. Denk an deinen Blutdruck. Ja, Blutdruck. Das war im Briefkasten. Streik. Ausverkauf, Windkraftschwindel, Schließung der Ökologiker. Das musst du dir mal reinziehen. Streik ist doch nicht, wenn ein paar Holzköpfe beschließen, zu Hause zu bleiben. Sag mal, Betty, wie blöd muss man eigentlich sein, um solch einen Wisch zu verfassen? Ach, Ja. Was machen wir jetzt? Das ist ein Kündigungsgrund. Und zwar fristlos. Du schickst die Papiere raus. Du willst 5 Leute feuern. In der Erntezeit. Bitte, er hat recht. Ich kann niemanden kündigen. Der Winterweizen geht in die Casino-Phase. Jeder Tag eine Spekulation auf das Wetter. Wenn diese 5 Idioten noch ein paar andere Leute auch vom Streik überzeugen, dann können wir ja einpacken. Nicht alles lässt sich mit Polen machen. Vielleicht sollten wir erstmal mit den Leuten reden. Reden? Vielleicht darüber, dass Elena heute früh fast von Björns Zaun erschlagen worden ist? Was? Ich dachte, die ist tot. Elena hat versucht, die Transparente zu entfernen. Gombrowskis Windkraft, Ausbeute und so weiter. Mhm. Und da muss Björn aus dem Haus gestürmt sein, um sie davon abzuhalten. Hat sie gepackt und zu Boden geworfen, bis im Gerangel der Zaun umgekippt ist. Onkel Björn soll Elena umgeworfen haben. Das Arschloch ist nicht dein Onkel, Betty. Was sagt denn Elena? Ja, Elena. Die nimmt ihn in Schutz. Aber die würde selbst den Teufel in Schutz nehmen. Der Zaun von Onkel Björn war schon immer ziemlich wackelig. Elena am Boden. Ich habe Elena schon ein paar Mal so gesehen. Aber früher war nicht Björn, früher war ich der Schuldige. Immer wenn es Ärger in der LPG gab und sich Püppi zu Hause wie eine Geisteskranke aufgeführt hat und Elena nicht einsehen wollte, dass Kinder klare Grenzen brauchen. Jedes Mal habe ich Elena unendlich geliebt, wenn sie plötzlich vor mir lag. Jedes Mal habe ich mich bei ihr entschuldigt und sie hat die Entschuldigung auch angenommen. Trotzdem ist etwas zurückgeblieben. Etwas Schmerzhaftes. Wenn ich jetzt einen Herzanfall bekomme, hat Kron erreicht, was er will. Sag mal, ist da eigentlich was dran? An was? An was? Schließung der Ökologiker? Bitte. Windbezahlter Ruhestand? Ja, machst jetzt dicht? Ach, komm jetzt. Legst dich in den Garten und freust dich des Lebens? Guck mal hier, meine Kleine. Glaubst du denn nicht, wenn an dieser Scheiße was dran wäre, dass du nicht die Erste wärst, die es erfahren würde? Nach der Wiedervereinigung war schnell klar, dass es die LPG nach westdeutschem Recht nicht mehr länger geben würde. Ich habe deshalb einen Umwandlungsberater aus dem Westen engagiert, einen Herrn Rack. Er sollte uns helfen, unseren Betrieb in eine GmbH umzuwandeln. Natürlich habe ich kurz überlegt, unseren alten Familienbesitz aus der LPG herauszulösen, aber dann wäre eine Umwandlung aussichtslos gewesen. 40 Mann arbeitslos und Unterleuten am Abgrund. Nein, nein, wir mussten alle an einem Strang ziehen. Ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Jeder konnte die Satzung lesen. Und dann kam die Versammlung. Ich hatte allen erklärt, dass eine GmbH Ökologica im Wesentlichen das Gleiche sei wie eine LPG, nur besser. Und dass, wenn es gut läuft, ich auch eine Dividende auszahlen kann. Eigentlich waren alle erleichtert. Aber Corona und Erik haben sich quergestellt. Ich weiß noch, wie Erik aufgestanden ist und die beiden mich beschimpft haben. Und das Schweinesystem, der böse Kapitalismus, die Motive waren klar. Bei Erik Eifersucht, bei Kron ganz eindeutig Neid. Dieser über Generationen angestaute Neid auf uns Gombrowskis als Gutsbesitzer. Ich hatte diese Feindschaft nie gewollt. Mein Leben war ein Kampf für die Ökologika, während alle anderen sich damit begnügt haben, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Also, Gombrowski, der war ja bis zur Wende war unser Chef. Dann nach der Wende, das war ja nicht lange danach, da kam der gleich mit der Nachricht, dass unsere LPG ja bald nicht mehr geben würde. Nach bundesdeutschem Recht sollte die aufgelöst werden. Und das muss ich allerdings sagen, das habe ich Gombrowski immer hoch angerechnet, dass der sein Land nicht hat da rausgelöst. Wäre ja der Einzige gewesen, der mit dem Land hätte überhaupt etwas anfangen können. Aber nee, so war eben Gombrowski. Hat so einen Berater kommen lassen aus dem Westen und wollte so eine GmbH gründen. Hat auch alle auf seiner Seite. Aber in der alles entscheidenden Sitzung, da ist ausgerechnet mein Erik aufgestanden. Zusammen mit Krohn sind die aufgestanden und wollten nicht mitmachen. Ach, darüber kann ich ja nicht reden. Ich hab mich so geschämt. Kein Wort habe ich mehr mit Erik gesprochen. Ja. Naja, und dann kam es eben zu diesem Unfall mit meinem Erik. Du Schnurzi. Oh, meine Süße. Meine Süße. Das ist ja mehr die Einzige, die mir geblieben ist. Das andere haben sie mir alles weggenommen. Lass mich los, du... Wer? Sag mal, spinnst du? Widerling! Komm! Bei, bei! Ey, Kuhn! Pass auf, der hat ein Eisentor auf! Ich bin vom Adlon mit dem Treffen mit Myla direkt zu Frederik ins Büro gerannt. Ich war, ich war so glücklich. Die haben eine ganz neue Firmenetage. Sitzecken, Spielecken, Yoga-Ecken überall. Kühlschränke, Bionade und Magnum-Eis. Es ist eine verrückte Welt. Es ist eine Welt für Leute, deren Lebenssinn darin besteht, sich mit möglichst intelligenten Maschinen zu verbinden und auf hochauflösende Monitore zu starren. Und ihre Handys zu streicheln. Ich hab's! Oh Gott, du bist doch völlig nass! Hier, trockne dich erstmal ab. Danke. Was hast du? Unser Stück Steppe. Unser? Du meinst Bergamottes Stück Steppe? Nein, unser. Okay. Willst du einen Kaffee? Lieber einen Tee. Tee. Tee, Tee, Tee. Entschuldige, ich bin auf Tee gar nicht so richtig eingestellt. Ach, wie soll ich sagen, das ist nicht meine Welt. Das sah alles immer noch so unbenutzt aus. Frederik und sein Bruder, die sind Menschen, die gern alles so lassen, wie es ist. Aber die Firma, die war halt keine Klitsche mehr. Die sind ja Marktführer für Browser-Games. Ja, und Frederik war da irgendwie sowas wie die Firmengouvernante. Der hat seinem Bruder ein Etat aus den Rippen geleiert für Büromöbel. Er hat eingeführt, dass man Fremde am Telefon sitzt. Und er hat Timo verboten, sich bei den Sekretärinnen zu entschuldigen, wenn er ihnen mal Arbeit macht. Tee. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Gott, bist du umständlich. Gott, bist du umständlich. Niemand auf der Welt braucht länger als ich, um einen Teebeutel aufzugießen. Dafür kann er Algorithmen lesen, wie andere Leute Einkaufszettel. So, mon général, merci, merci. Oui. Und jetzt erzähl mal. Okay, ausgerechnet im Adlon wollte ich Myla treffen. Ja, ausgerechnet. Hockt da, ohne Jacke in der Lobby, damit ich auch auf jeden Fall kapiere, dass er da wohnt. Wahrscheinlich in der Junior Suite auf Kosten von irgendeinem Kunden. Das soll nicht so schlecht sein. Das interessiert mich nicht. Das ist eine Frage des Stils. Ich mag Leute mit Geld. Sie können sich's leisten, freundlich zu sein. Aber das spielt in Lindas System keine Rolle. Sie teilt Menschen in zwei Kategorien. Freunde und Feinde. Freunde tun, was sie will, Feinde widersetzen sich. Myla hat sich als Todfeind qualifiziert, weil er Linda das Land für ihre Pferdefarm nicht verkaufen wollte. Hast du dich schön teuer zum Essen einladen lassen? Nee, Star. Keine 10 Minuten war ich da drin. Rein, klar machen, raus. So läuft das. 50.000. 50.000 was? 50.000 Euro. Bitte was? Wofür? Myla kriegt die 2 Hektar auf der schiefen Kappe für seinen Windpark. Ich die 4 Hektar hinterm Haus für die Pferde. 50.000 zahlt er oben drauf. Was? Ihre grünen Augen so hell. Wie von innen beleuchtet. Stell dir mal vor, was wir damit alles machen können. Zäune bauen, Luxusausstattung für die Pferdeboxen. Oh Mann, ey, Das ist echt viel Geld, weißt du? Quatsch! Ey, mit den Windrädern verdient er das Dreifache, ja, schon im ersten Jahr. Mag schon sein, aber... Freund, Feind, Freund. Sprich deine Sätze zu Ende. Ich weiß nicht, Linda, ich habe da ein komisches Gefühl dabei. Oh, du bist Spezialist für komische Gefühle. Aber solche Geschäfte sind doch nicht deine Liga. Frederik Wachs. Komische Gefühle zu jedem Anlass. Buy one, get one free. Als wir das Häuschen kaufen wollten, hattest du auch schon komische Gefühle, weißt du noch? Dann noch komische Gefühle in Bezug auf Unterleuten und auf das Landleben im Allgemeinen. Hm. Ey, was andere Leute Entscheidungen nennen, das heißt bei dir komisches Gefühl. Wie immer. Sie fühlt sich von mir kritisiert und verwandelt alles, was ich sage, in einen Vorwurf gegen mich. Auf der Dorfversammlung hast du eine flammende Rede gegen die Windräder gehalten. Ja, weil ich Windräder scheiße finde. Ja, jetzt hilfst du aber Meiler, welche zu bauen. Okay, weißt du, warum Vlies gegen die Windräder ist? Weil er die schiefe Kappe von seinem Haus aus sehen kann. Das ist der einzige Grund, nicht die zerfetzten Vögel. Gombrowski ist dafür, weil er einen Haufen Geld damit verdienen würde. Der durchgeknallte Kron ist dagegen, weil er mit Gombrowski irgendeine offene Rechnung hat. Und so weiter, und so weiter. Jeder Spinner auf der Welt geht seinen eigenen Interessen nach. Nur ich muss den Moral-TÜV bestehen, oder was? Was hast du diesem Vlies erzählt? Warum kannst du nicht einfach mal sagen, gut gemacht, Mann, ich habe gerade 50.000 Euro verdient. Die gehören uns beide. Linda, was hast du diesem Vogelschützer erzählt, als du da zum Essen eingeladen warst? Wo ist denn Timo? In Paris, warum? Schade. Dein Bruder, der hat sich mit mir gefreut. Ich will wissen, was du zu Vlies gesagt Mann, hast. Mann, die Wahrheit, dass ich nicht an Gombrowski verkaufe. Ja, jetzt verkaufst du aber an Meiler. Ja, danach hat er nicht gefragt. Vlies hat mir sein Ehrenwort gegeben, dass er das Verbotsverfahren ruhen lässt, dass er nichts gegen die Koppelzäune unternimmt. Wir kriegen das Land. Gombrowski besorgt die Baugenehmigung und saniert die Nebengebäude. Meiler zahlt die Zäune. Bevor irgendjemand rafft, was hier abläuft, steht Bergamot hinter dem Haus und kann galoppieren bis zum Horizont. Alles perfekt. Ist das nicht eine Art Betrug? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe einfach Angst. Ey, du bist nicht nur ein Spielverderber, sondern auch noch ein Feigling. Du hättest mich mal fragen können, ja? Das Land auf der schiefen Kappe, das gehört uns gemeinsam. Und wenn ich nicht unterschreibe, kannst du auch nicht an Meiler verkaufen. Stopp, stopp, stopp. Fällst du mir jetzt in den Rücken? Nein, hab ich nicht gesagt. Äußer dich deutlich. Fällst du mir jetzt in den Rücken? Nein. Unterschreibst du oder nicht? Mann, ich bin hergekommen, weil ich feiern wollte. Richtig feiern. Oh, komm. Essen gehen. Hinter der kaltschnäuzigen Fassade kauert ein kleines Mädchen, das verzweifelt die Fäuste ballt. Was? Komm mal her. Sag doch einmal. Was soll ich sagen? Dass ich was gut mache. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Drückst du doch. Ihr verbohrter Ehrgeiz. Dabei will sie einfach nur gelobt werden. Wir gehen ins Borchardt, ja? Wir gehen zusammen ins Borchardt. Das schüttelt ja? mich ins nicht. Ins Borchardt, okay? Komm ja, okay. Jetzt. Wir gehen ins fucking Borchardt. Ich war 20 Jahre lang Bürgermeister in Unterleuten. Also 1979 kam ich nach Unterleuten. Ich habe mich nie um Politik gekümmert. Ich habe Veterinäringenieur studiert in der DDR. Dann habe ich ein Angebot bekommen von der LPG Gute Hoffnung. Bin also nicht zurück nach Thüringen, sondern bin hier in Unterleuten geblieben. Ich habe ein Haus gebaut und ich habe geheiratet, Barbara geheiratet. Meine Aufgabe war, mich um den Großviehbestand der LPG zu kümmern. Meine Frau hat in der LPG-Kindergarten gearbeitet. Wir konnten keine eigenen Kinder bekommen. Aber ich war zufrieden. Ich mochte Unterleuten, mochte die Leute in Unterleuten. Ich mochte meinen Beruf. Ich hatte ein entspanntes Verhältnis zum Leben. Bis zur Wende. Monatelang habe ich geglaubt, diese Entwicklung geht mich nichts an. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit bestand darin, Kälber zur Welt zu bringen, alte und kranke Tiere zu töten, Geburt und Tod. Da interessierten mich Kommunismus und Kapitalismus überhaupt nicht. Geburt und Tod finden in jedem System statt. Irgendwie wird es schon weitergehen, habe ich gedacht. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Bundesrepublik meinen Abschluss als Veterinäringenieur nicht anerkennt. Da stand ich da. Gombrowski hat alles versucht, um mich zu halten, aber ein Mann ohne Berufsabschluss konnte der ja nicht als Tierarzt beschäftigen. Plötzlich hatte ich kein Geld mehr und viel Zeit. Und dann habe ich zum ersten Mal gespürt, dass mir irgendwas fehlt, vielleicht Kinder. Und dann kam Barbara von ihrem Besuch in einem Westberliner Krankenhaus nach Hause mit dem Todesurteil. Tumor, bösartig, inoperabel. Ich habe ihr übel genommen, dass sie so schnell gestorben ist. Ich hatte genug Tiere in den Tod begleitet. Ich weiß, wie das ist. Wenn ein Wesen ums Leben kämpft, Barbara hat gar nicht gekämpft. Vier Wochen nach ihrem Tod habe ich ihre Sachen sortiert und habe zwischen den Seiten eines Buchs eine Notiz gefunden. Da stand Bericht und I.M. Magdalena. Am nächsten Tag habe ich meine Akte angefordert. Ich hätte geglaubt, Barbaras Tod hätte eine Leere hinterlassen, aber dann habe ich erlebt, was echte Leere ist. Bin 10 Tage lang auf der Couch gelegen. Dann kam Gombrowski, hatte erst geklopft, dann die Tür eingetreten, hat mich in sein Auto geschleift, hat mich in das Geschäftsbüro der neuen Ökologica GmbH gebracht. Da hat Hilde gewartet. Die hat noch schwarz getragen wegen Eriks Tod. Die beiden haben mir gesagt, dass ich als Bürgermeister kandidieren soll. Ich habe nicht widersprochen. Das Gespräch hat keine 10 Minuten gedauert. Ich bin nach Hause, hab geduscht. Und dann habe ich versucht, der beste Bürgermeister der Welt zu sein. Bürgermeisteramt, Gemeinde Unterleuten, Seidel Gunther. Pilz, wenn du direkt, grüße Sie, ja, Seidel. Pilz. Oh Gott. Hätten Sie eine Minute Zeit für mich? Ja. Ja, es gibt nämlich gute Nachrichten. Ein Interessent hat inzwischen bereits einen Plan ausgearbeitet und uns zur Abgabe eines Angebots aufgebaut. Ja, Entschuldigung, wer? Der Herr Gombrowski. Sie sagen es, Rudolf Gombrowski. Ja. Er hat sogar schon einen Zeitplan eingereicht. Ja. So schnell war jetzt noch keiner. Ja, ja, über mangelndes Engagement kann man sich bei Ihren Unterleutnern wirklich nicht beklagen. Und hier gibt es noch eine zweite. Jetzt würde ich gerne in den Garten und das Rotschwänzchen oder die Katze küssen. Moment, ich bin gleich. Bleiben Sie bitte. Alles läuft nach Plan. Im nächsten Sommer drehen sich die ersten Rotoren über Unterleuten. Dann wird der Gemeindehaushalt bis ans Ende meines bescheidenen Lebens saniert. So, eine zweite Kontaktaufnahme. Ja, von Herrn Krohn. Nein. Gestern hat mich ein Herr Meiler angerufen. Wer? Konrad Meiler. Konrad Meiler gibt's ja nicht. Oh, der lebt auch in Ingolstadt. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Was wollte der? Er wollte der Vento direkt ein Stück Land zur Pacht anbieten. Im Eignungsgebiet. Ja, sicher. Also ebenfalls auf der Schiene. Ja, das ist rechnerisch nicht möglich. Im Eignungsgebiet gibt es nicht genügend Hektar für ein konkurrierendes Angebot. Interessant. Mhm. Kennen Sie den Herrn Meiler gar nicht persönlich? Nein. Und Rudolf Gombrowski? Gombrowski kenne ich. Und dann kann die Wendel direkt also davon ausgehen, dass es sich bei diesem Herrn aus ihrer Sicht um den Wunschpartner für unser gemeinsames Projekt handelt. Ja, Gombrowski ist langjähriger, erfolgreicher Unternehmer. In ihm hat die Wendel direkt einen zuverlässigen Partner. Und er beteiligt sich außerdem an der Sicherung von Arbeitsplätzen hier in der Region. Ich muss Ihnen sagen, Herr Seidel, bei aller Wertschätzung, also unter Leuten ist für die Wendel direkt jetzt nicht gerade ein Großprojekt, aber es könnte durchaus Vorzeigecharakter haben. Ja. Wie sieht es denn mit Protesten aus? Nein, ein bisschen. Ja, das klingt doch ganz wunderbar. Und was heißt ein bisschen? Na, Unterschriftensammlung, Transparente, hat eine Art Streik gegeben, heute Morgen habe ich gehört. Ja, das ist völlig normal. Ja. Ja, der Mensch wird immer nervös, wenn sich was ändert. Das ist richtig. Damit haben wir hier reichlich Erfahrung, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Aber in der Regel läuft der Esel da lang, wo die Karotte hängt, gell? Man muss nur gescheit wedeln. Sind erst die Vorteile spürbar, verstummt der Mensch des Zweifler. Ja. Also, ich kenne meine Leute. Über kleine Aktionen wird es bei den Protesten nicht hinausgehen. Ja, das ist doch wunderbar. Mhm. Dann bleiben wir beide in Kontakt und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag. Ja, meiner ist ja schon. Hey! Gombrowski ist Mörder! Was? Ja! Mutmaßlicher Mörder! Ist gut. Hörst du denn nicht, was ich sage? Setz dich erstmal hin. Ich war heute Morgen nicht in der Vogelschutzwarte, sondern bei den Streikenden. Streiken? Ja, die Ökologika wird bestreikt. Ich habe alle besucht, die streiken, um mögliche Synergien auszuloten. Dabei habe ich Heinz kennengelernt. Seine Tochter hat mir eine ganz verrückte Geschichte erzählt. Vor 20 Jahren, als die LPG hier in die Ökologika umgewandelt worden ist, waren nicht alle dafür. Nee, Kron war dagegen. Ja, Kron war dagegen. Und hinkt seitdem, weil ihm jemand das Bein lahmgeschlagen hat. Und in dem Konflikt ist auch ein Mann gestorben, Erik Kessler. Heinz hat nichts mehr darüber sagen wollen, sondern bloß rumgeflucht. Aber seine Tochter Verena hat gesagt, dass der alte Hund über Leichen geht. Bei der LPG-Umwandlung zum Beispiel, als Erik keine Ruhe gegeben hat. Das war anders gewesen, als sie es der Polizei erzählt haben. In Wahrheit ist Erik, als Kron bei dem furchtbaren Gewitter, ja, damals auf die Lichtung gekommen ist, schon tot gewesen. Erschlagen. Verstehst du? Erik war gegen... Erik war gegen das Gombrowski-Projekt. Verstehst du? Ich verstehe kein Wort. Es wird besser, sobald sie mit dem Stillen aufhört. Es wird bald besser. Süße. Erik war gegen das Gombrowski-Projekt. Und tot. Aber vielleicht ist es gefährlicher, als wir dachten, was wir hier machen. Sogar sehr gefährlich. Seine Augen strahlen wie bei einem kleinen Jungen. Und gleich kommt er vorbei, Gombrowski. Der seinen Freunden mitteilt, dass sich die feindliche Bande gerade am Waldrand sammelt. Ich muss Sophie stellen. Ja. 28 Grad Raumtemperatur. Hinter der geschlossenen Jalousie die pralle Mittagssonne. Schallers giftiger Rauch ist selbst hier noch zu spüren. Das hört nicht auf. Gestellt. Oh. So. Ach, schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Gombrowski. Mein Gott, es ist wirklich ein bisschen heiß hier, nicht wahr? Herr Vlies, kommen Sie, reden wir doch draußen weiter. Ja, leider nicht. Das derzeit unbenutzbar. Unbenutzbar, der Garten. Ach Gott, ihr Bürokraten seid wirklich einmalig. Für jeden Mist habt ihr einen sprachlichen Gummihandschuh. Kommen Sie, Fritz, kommen Sie. Wir reden draußen weiter. Aus, Fidi. Platz. Ja, das war komisch. Da hat sich eigentlich von Anfang an alles ganz falsch angefühlt, als Gombrowski bei uns zu Hause auftauchte. Das passte von Anfang an nicht zusammen. Also, Gerhard immer noch mit seinem Protest gegen die Windräder, ganz egal, obwohl das doch schon irgendwie Sinn machte inzwischen, jedenfalls für mich. Und Gombrowski, der wollte sich nicht ausbremsen lassen. Gerhard hatte irgendwie so wie eine Sehnsucht nach einem Feind. Ja. Und Gombrowski hat die ganze Zeit so getan, das fand ich komisch. Als wenn er mich gar nicht kennen würde, als wenn wir uns im Auto gar nicht besprochen hätten. Ja. Ach Gott, nochmal. Also eine Hitze hier. Puh. Ja, atmen Sie, Fleet. Atmen Sie tief ein. Ach Gott, die Landschaft. Die ist doch einfach herrlich, nicht? Der Mann ist nicht nur ein mutmaßlicher Mörder, sondern auch noch geisteskrank. Womöglich hängen beide Phänomene zusammen. Kaum unterhält man sich mit dem alten Gombrowski, schon ist die Luft rein. Toll, was? Hortensien. Und ein Hauch von Jauche. Und? Wie gefällt es Ihnen eigentlich bei uns, Fleet? Keine Spur von verbranntem Gummi. Sie sind nie einer, der mal so rumkommt auf dem Café, nicht? So mal sagt, wie er sich fühlt. Nicht? Schaller muss auf Befehl von Gombrowski seine Feuer gelöscht haben. Sie schreiben lieber Briefe. Ja, und in denen steht dann, weil es Ihnen bei uns alles nicht passt. Na ja, und... Hier, Schaller, hatten Sie auch auf dem Kieker. Wollen Sie eine Mauer bauen, wie ich gehört habe. Tja, eine Mauer. Was man im Kopf hat, das soll halt auch dann im Garten stehen. So, ich verbitte mir nein, nein, die Transparente, ja? Die sind nicht von Ihnen. Nee, da kenne ich meinen lieben Freund Kron. Aber diese niedlichen kleinen Windrädchen auf meinem Zaun, das ist doch nicht etwa von Ihrer süßen Frau. Also mit Kron habe ich nichts am Hut. Bastelanleitung aus dem Internet. Mhm. Frauen sind oftmals klüger. Aber auf einmal wollte Julia nicht mehr mitmachen. Wenn Sie glauben, Sie könnten mir hier politische Meinungsäußerung verbieten. Überdenken Sie vielleicht bei Gelegenheit die Wahl Ihrer Verbündeten. Hinter der Sache mit Kron steckt eine jahrzehntealte Geschichte. Verstehe. Nein, das können Sie eben nicht verstehen. Versuchen Sie nicht, den Konflikt zu privatisieren. Es geht darum, dass Sie die Lebensqualität im Dorf zerstören, zu Ihrem persönlichen Vorteil. Der Widerstand richtet sich nicht nur gegen Windkraftanlagen, sondern gegen ein Grundübel des Kapitalismus. Der Einzelne bereichert sich auf Kosten der Gemeinschaft. Ha, was bringst du denn da? So ist aber brav. Leute wie Sie sehen nur Ihren eigenen Nutzen. Pass auf, Fidi. Und das System gibt Ihnen recht. Aber die Menschen werden sich diese Ungerechtigkeit nicht länger gefallen lassen. Reden Sie doch weiter. Ach, ja, der Kampf hat begonnen. Ach, Herr Jemini, Sie klingen wie Kron. Dabei kommen Sie aus dem Westen. Wahrscheinlich wissen Sie gar nicht, was für ein Schwachsinn Sie da reden. Mit Kron habe ich nichts gemeint. Außer, dass Sie glauben, ihn im Kampf gegen mich unterstützen zu müssen. In der Politik streiten Menschen aus unterschiedlichen Gründen für dieselbe Sache. Gute Antwort. Richtige Antwort. Wissen Sie, ich habe nichts gegen Auseinandersetzung. Man streitet, aber man respektiert sich. Und so habe ich es immer schon gehalten. Fairer Kampf und fairer Sieg. Noah, dass Sie diesmal nicht siegen werden. Fleet, Sie wollen doch hier leben, ja? Sie wollen friedlich leben, oder? Wissen Sie, was die Übersetzung von friedlich ist? Man lässt sich in Ruhe. So, jetzt schauen Sie mal darüber. Da drüben. Das ist die schiefe Kappe. Die Bäume sind etwa 10 Meter hoch. Die Narbenhöhe einer Windkraftanlage beträgt 120 Meter. Dazu kommen Rotorblätter von 40 Metern Länge. Können Sie sich das vorstellen? Die Windräder kommen so oder so. Bitte merken Sie sich, dass ich Sie gewarnt habe. Ihre lächerlichen Drohungen beeindrucken mich nicht. Kennen Sie Linda Franzen? Ja, Frau Franzen ist auf unserer Seite. Neulich hat sie mir von den Problemen mit dem Bau ihres Reitsteins erzählt. Anscheinend mögen Vögel keine Koppel. Frau Franzen und ich haben die Unstimmigkeiten aus der Welt geschafft. Das glauben Sie. Frau Franzen besitzt einen teuren Deckhengst. Wussten Sie das? Und von der Idee, in Unterleuten Pferde zu züchten, ist sie geradezu besessen. Er ist nicht nur dickreich und brutal, er ist auch schlau. Was haben Sie mit der Pferdezucht von Lena Franzen zu tun? Ich mag ganz einfach Menschen, die etwas auf die Beine stellen. Außerdem ist sie gut für die Region. Leute wie Linda Franzen sorgen dafür, dass hier in 50 Jahren noch irgendwas ist. Nein, Linda Franzen wird nicht an Sie verkaufen. Haben Sie verstanden, Gabrowski? Sie bekommen das Land nicht. Frau Franzen verkauft nicht an Sie. Was geht hinter der Hundevisage vor? Schminken sich Ihre Windräder ab. Vielleicht denkt er an Fleischknochen. Die Baugenehmigung für Frau Franzen kriege ich so oder so. Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Kriegsspielen, Herr Vlies. Genießen Sie lieber die frische Luft in Ihrem Garten. Verschwenden Sie. Los, hauen Sie ab. Komm, ja, komm, bin ich. Verschwenden Sie. Ach, Ihr Vogelheinis denkt wirklich, ihr seid immer im Recht. Was? Komm, los, habe ich gesagt. Aus! Aus! Die hatten eben so Männer untereinander, die hatten was zu besprechen und da passte ich ganz offensichtlich nicht dazu und das ist eben nicht gut. Das war in meinen Augen ein Fehler. Die hätten drinbleiben sollen und in Ruhe einfach miteinander reden sollen. Stattdessen sind die sich angegangen wie zwei Kampfhähne, so war mein Eindruck. Aber dass die sich nun so verhaken, das hätte ich nicht erwartet. Also das fand ich albern. Gombrowski, der hat dann eigentlich nur noch mit dem Kopf geschüttelt und ist dann gegangen. Und für mich sah das aus, als wenn so der Lehrer von seinem Lieblingsschüler enttäuscht das Gelände verlässt. So. Erik! Bist du verletzt? Sag doch was. Erik! Schala! Komm zurück! Kessler hat es an mich! Schala! Gombrowski hatte mich angerufen und gesagt, dass es mit der Einräucherung weitergeht. Dein Zeug wird dann gebracht, hat er gesagt. Ich weiß, dass er hundertprozentig zu seinem Wort steht. Zwei Stunden später war meine Hebebühne wieder da. Wieder. Kannst du dich an mich erinnern? Nee, aber an meine Hebebühne. Da ist sie ja, meine entführte Freundin. Ach, was für ein Anblick. Die vier Tragarme werden sich bald wieder nach mir ausstrecken. So, zack, abladen das Ding. Wo hast du den Jabelstapler? Träum weiter. Und ihr wollt ja machen. Könnt ihr das Kehrer hier. Na, du kommst, das Ding endlich Mann. Hoffentlich bin ich in meinem früheren Leben so vernünftig gewesen, nicht mit dieser Pfeife zusammenzuarbeiten. Ja und ab. Mach's gut, Meister. Hey, hier geblieben. Aufbauen. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Ja, wie kommt denn da? Ah, Miriam. Hey, Pops. Tüchtig. Na? Na, meine Süße. Alles gut? Was ist ein Wetter heute, wa? Aber wirklich, hey. Sag mal. Und hast du alles gekriegt? Ja, alles gekriegt. Und was willst du mit dem ganzen Zeug? Hey, oh, warte mal kurz. Hier nur weiter, oder was? Ja, du wirst das Ding ja wohl auch alleine aufbauen können. Ja? Ich habe hier noch was anderes zu tun. So, zeig mal. Ja, also ich habe... Papier, noch mehr Papier. Ach, wunderbar. Ja, ich habe einfach alle Container geleert. Das ist meine Tochter. Du bist hier. Okay. Kannst du mir helfen? Ja. Bringst du Papier und Pappe darüber zu den Feuerstellen? Was willst du damit? Ist das für ein Lagerfeuer oder wie? Das Papier ist so scheiß schwer. Abladen. Du hast mir gefallen, kümmerst du dich hier ein bisschen drum? Ich muss mich mal um die beiden Dorfdeppen da kümmern. Aber was ist denn das hier? Schön schüren, ja? Nicht, dass das ausgeht. Oh Mann, sag mal, was macht ihr denn da? Hey, Papa, was soll denn das? Das Ding ja tot aufbauen hier. Jetzt komm, los, Grab. Rüber. Und jetzt hoch das Ding. Ey, was ist denn hier los? Hoch, hab ich gesagt. Aber zu fast mehr. So, komm, ja, pack rein. Erklär mir das. Ach komm, du lass mal gut sein, Mimi. Du bist jetzt mit darüber und sagst mir, warum du da 5 Feuer am Laufen hast. Hast du die Nachbarn gesehen? Jetzt geh da weg, bitte. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Hast du sie noch alle? Mann, die hätte tot sein können. Oh, nee. Mach die Feuer aus. Guck mal die Frau mit dem Baby da drüben. Hä? Komm, dann fahr wieder nach Hause. Dann trinken wir das Bier ein andermal. Meinetwegen kannst du hier rumrennen und rumschreien, irgendwelche Sachen rumwerfen, aber ich gehe nicht weg, bis du mir erklärt hast, was hier eigentlich los ist. Hä? Warum bringen die dir hier eine Hebebühne? Das ist meine. Kannst dich gar nicht mehr dran erinnern. Die hatten wir doch schon in Mecklenburg. Weiß es nicht mehr. Als du klein warst, da musste ich dich immer hochheben, Papa, damit du an die Druckknöpfe, Papa, rankommst. Papa. Wunderschön war das. Ist das hier eine Gombrowski-Scheiße wieder mal? Was weißt du denn von Gombrowski? Ich hatte da diesen Unfall. Die hat mich in ein künstliches Koma versetzt. Nach 23 Tagen bin ich aufgewacht. Mit einer 3 cm dicken Titanschraube im Genick. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist dieser braune Lockenengel, der über meinem Gesicht auftauchte. Und dieses wunderschöne Gesicht. Sie haben ja gesagt, sie heißt Miriam und ist meine Tochter. Ach, hab ich immer auf sie gewartet. Miriam hat mir damals auch geholfen, mich an den Unfall zu erinnern. Das Motorrad hat wohl im Kunden gehört. Ja, und ich hab nach der Reparatur eine Probefahrt gemacht. Ganz normal, so wie immer. Und dann, ich bin auch nicht schneller als 60 gefahren. Na, und dann kam da plötzlich einer aus dem Feldweg. Das ist eigentlich ein Feldweg für Forstfahrzeuge. Also das konnte wirklich kein Mensch ahnen. Und dann hat es Rums gemacht und dann bin ich geflogen, also bestimmt 10 Meter in den Wald rein. Dann lag ich im Koma. Und als ich aus dem Koma wieder aufgewacht bin, hatte ich natürlich völlig vergessen, wer mir noch Geld schuldet oder wem ich noch einen Gefallen schulde. Miriam hat immer gesagt, das wird schon, Paps. Hauptsache, du rufst nicht bei Gombrowski an. Als hätte ich seine Telefonnummer noch im Kopf. Aber es gibt ja Telefonbücher. Und als ich dann dahin bin, macht da so ein Typ auf, knapp 10 Jahre älter als ich. Na, da bist du ja endlich. Jetzt hat er schon eine Ewigkeit darauf gewartet, dass ich auf seiner Schwelle stehe. Was weißt du denn von Gombrowski? Mama sagt, der ist dein Fluch. Wenn der wieder hier auftaucht, dann soll ich die Polizei rufen. Du wehe. Nicht von Susanna sprechen. Was sind denn das für Typen hier? Ja, aber was sind denn das für Typen, die für dich arbeiten? Hä? Und Gombrowski, der hat dir ein ganzes Haus geschenkt. Das ist doch nicht normal. Nicht über Gombrowski sprechen. Und was ist mit den Leuten nebenan? Was haben die dir denn getan? Papa, sollst du die quälen? Mensch, jetzt halt doch endlich deinen Sappel! Weiß ich doch selber nicht. Kopf ist leer. Dröhnen meine Ohren. Er hat so viel Angst. Warum? Bringt nichts, zu viel wissen zu wollen. Jetzt steht sie da und weint. Mir fällt nichts ein. Alles leer. Verstehe nicht, wie sich dieser Tag mit so freundlicher Miene nähern konnte und mir dann mit solcher Wucht vors Schienbein tritt. Ich hatte ja kein Amtszimmer, kein Bürgermeisterbüro. Und da musste ich mein Esszimmer umfunktionieren als Bürgermeisterbüro. Da hat man einen herrlichen Blick auf den Garten. Und es ist auch sehr still gewesen, bis Wolfi, also Katrins Mann, unser Nachbar wurde und mit seinem Rasentrecker die Tiere verscheucht, die Vögel. Ich liebe Tiere. Eichelhäher. Nur Wildschweine. Also da renne ich dann mit einem Handtuch raus und schwenkt das über meinem Kopf und vertreibt die. Ja, den Wolfi konnte ich mit dem Handtuch nicht vertreiben. Nein. Katrin, die hatte keine Kontakte mehr. Sie kam nicht zum Erntedankfest und sie sagte immer, sie hat zu viel Arbeit und die Tochter hält sie auf Trab. Aber es war der Mann, es war Wolfi. Ja. Katrin hat einen besseren Mann verdient. Naja, früher, meine Frau und ich, die Barbara und ich, wir waren sowas wie Ersatzeltern für Katrin 30 Jahre lang. Sie hatte ja keine Mutter und Kron hat sich überhaupt nicht um sie gekümmert. Diese Zuneigung, die hat sich merkwürdigerweise nicht auf das Krönchen übertragen. Also das Kind, obwohl sie eigentlich aussieht wie die damals junge Katrin, hat ein ganz eigenes, anderes Naturell. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Katrin Krohn. Wir kennen uns von der Dorfversammlung. Ja. Meine Tochter ist weg. Krönchen. Weg? Ja, sie ist seit dem Abendessen verschwunden und es wird dunkel. Ja, aber hier ist sie nicht. Haben Sie die Polizei informiert? Was? Wieso denn das? Ja, weil mein Kind weggelaufen ist. Nein, ich habe gedacht, wir wollen jetzt eigentlich den Wald durchkämmen. Vielleicht hat sich nur verlaufen. Ich meine, die Polizei könnte eine große Suche... Gut. Also, ja, ich kann Sie jetzt nicht zwingen. Nein. Sie können uns helfen. Ich helfe Ihnen? Also, ich wollte Sie bitten, dass Sie bei der Suchaktion das Kommando übernehmen, weil mein Vater, der steht total unter Schock, aber ich denke, Ihnen wird er am ehesten vertrauen, weil Sie kommen von außerhalb und der Gombrowski kann Sie ja nicht leiden. Das stimmt allerdings. Also, machen Sie das? Ja, ich mache das. Gut, eine halbe Stunde am Jagdhaus, ja? Am Jagdhaus? Danke. Ich bin da. Jule? Was ist hier los? Warum lässt du die Tür offen? Der ganze Gestank kommt ins Haus. Das Schwein hat ein Kind entführt. Welches Schwein? Welches Kind? Gombrowski. Die kleine Kron. Krönchen? Das ist unmöglich. Katrin Kron war gerade hier. Braucht man Hilfe? Aber hat mich um Hilfe gebeten. Aber das muss ein Missverständnis sein. Gombrowski, der entführt doch keine Kinder. Brauchst keine Angst haben. Ich werde dich schützen. Versprochen. Endlich spüre ich wieder eine Verbindung zu ihr. Nein, ich habe keine Angst. Ich sage, dass Gombrowski keine Kinder entführt. Und woher weißt du das? Das ist hier ein Dorf, Gerhard. Du musst nicht alles glauben, was die Leute dir erzählen. Du hast recht, Schatz. Gehst du bitte in den Keller und holst mir die Taschenlampe? Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Julie C. Teil 3. Es spielten Rudolf Gombrowski, Hilmar Eichhorn, Kron, Jackie Schwarz, Linda Franzen, Tanja Wethorn, Frederik Wachs, Moritz Grove, Bodo Schaller, Axel Prahl, Miriam Schaller, Lisa Hirdina, Gerhard Vlies, Wolfram Koch, Jule Weiland, Bettina Kurt, Bürgermeister Arne Seidel, Martin Seifert, Katrin Krohn-Hübschke, Winni Böwe, sowie Boris Aljinovic, Peter Galle, Erhard Grundmann, Alexander Kuhn, Ulrike Krumbiegel und Jördis Triebel. Musik Lutz Glandin, Ton Peter Awer und Wenke Decker, Regieassistenz Beate Becker, Regie Judith Lorenz, Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2018.